La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tanz mich zu deine Schönheit mit der brennend Geige hin. Tanz mich durch all die Panik, bis ich ungefährdet bin. Heb mich wie ein Olivenzweig, sei Heimkehrtaube mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir. Oh, lass mich deine Schönheit sehen, wenn ihr Zeuge ging davon. Lass mich dein Weitergehen spüren wie einst in Babylon. Zeige langsam mir, woran ich meine Grenzen spür. Oh, der liebe Ziel, tanz mit mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir. Tanz mich zu dir dieser Hochzeit hin, tanze mit mir, tanz. Tanz mit mir voll Zärtlichkeit, entlang mit Eleganz. Wir sind der Liebe Sklaven nur, sind beide auch ihr Herr. Der Liebe Ziel, tanz mit mir. Der Liebe Ziel, tanz mit mir. Tanz mich zu jenen Kindern, die geboren wollen sein noch jetzt. Tanz mich durch diesen Vorhang, unser Küssen hat zersetzt. Richt ein Zelt zum Schutze uns, auch wenn der Stoff zerfetzt. Der liebe Ziel, tanz mir jetzt. Tanz mich zu deiner Schönheit mit der brennend Geige hin. Tanz mich durch all die Panik, bis ich ungefährdet bin. Heb mich wie ein Olivenzweig, sei Heimkehrtaube mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir. Der liebe Ziel, tanz mit mir.